Meine lieben Freunde, wir sind jetzt wieder hier, erfüllt und ergriffen von der Liebe Gottes, der uns bedingungslos liebt, der nie aufgibt an uns und der einfach so begeistert ist von seinen Kindern. Ist es nicht schön, dass es einen Gott gibt, der begeistert ist von seinen Kindern, der sie bedingungslos liebt? Ach, wie toll ist das. Hört zu, meine lieben Freunde. Ich möchte jetzt etwas reden darüber, über Vermischung von altem und neuem Bund, oder sollen wir so sagen, können wir Gemeinschaft haben mit Menschen, die im alten Bund leben, wenn wir im neuen Bund leben? Können wir Teil einer Gemeinde sein, die noch den alten Bund lehrt, den alten Bund predigt? Das ist eine Frage, die ich sehr oft bekommen habe. Wie viele Menschen haben mir dieselbe Frage gestellt? Reinhard, hier kann ich noch Teil dieser Gemeinde sein. Ich sage den Leuten immer Folgendes. Erstens, gehorche deinem Gewissen. Folge deinem Gewissen. Wenn dein Gewissen dir sagt, das ist wunderbar, da bleibst du, da liebst du, da gibst du dein Bestes, da kümmerst du dich doch um diese wunderbaren Menschen, folge deinem Gewissen. Wenn dein Gewissen dir aber sagt, hör zu, das geht nicht mehr, das passt nicht mehr, das ist zu viel, was einfach gegeneinander stößt, folge deinem Gewissen. Nur was immer du tust, mein lieber Freund, hör mir bitte gut zu. Handle immer in der Liebe. Wenn du empfindest, dass du nicht mehr Teil einer Gemeinde sein kannst, in der du sehr lange warst, handle in Liebe. Geh nicht vergrämt, geh nicht zornig, geh nicht sauer, geh nicht bitter. Handle in Liebe. Und vor allem urteile nicht. Geh nicht und sag, ach, die religiös verkorksten Menschen, da kann ich nicht mehr mit denen sein. Tu das doch nicht, mein lieber Freund. Es gibt ja ein geistliches Prinzip. So wie du von wo weggehst, so gehst du in das Neue hinein. So wie du den Mutterleib verlässt, so kommst du in diese Welt. So wie du diese Erde verlässt, so gehst du in die nächste Welt über. Wenn du verbittert von einer Gemeinde gehst, wirst du verbittert in die nächste Gemeinde hineingehen. Also ob du sein kannst oder nicht sein kannst, diese Frage, die kann ich nie jemandem beantworten, weil das immer eine sehr persönliche Frage ist. Das musst du wissen, weil das eine Sache ist zwischen dir und Gott. Aber was ich dir ans Herz legen möchte, ist, bitte, bitte, bitte, bitte, wandle immer in der Liebe, geh in dieser vollkommenen Liebe. Wenn du gehen musst, bleib einfach dabei, dass du die Menschen immer liebst, nicht schlecht über sie redest und nicht kritisierst, sondern in diese Liebe wandelst. Und wisst ihr, und das ist auch so wichtig, dass wir hier lernen, nicht Urteile zu fällen. Da gibt es Menschen, ich kenne ja sehr viele Menschen, ich habe sehr viele Bekannte und sehr viele Freunde. Und da habe ich eine Bekannte, die sagt, ja, nur weil die Familie jetzt halt eigenartig wird oder was weiß ich, andere Ansichten hat, andere Meinungen hat, da verlasse ich doch nicht meine Familie, es ist ja immer noch meine Familie. Da gibt es andere Freunde, die ich auch habe, die sagen, Reinhard, ich bin da drin gesessen und immer wieder haben die von der Kanzel her nicht zu den alten Punkt gepredigt, sondern angeklagt, angegriffen. Das, was gepredigt wird über den neuen Bund, diese Wahrheiten angekreidet, angegriffen und immer wieder durch den Dreck gezogen, dass das, was in Wirklichkeit für mich heute das Kostbarste ist, da kann ich nicht mehr mitmachen. Schau, ich bin ein großer Befürworter davon, die Christen in die Reife zu führen. Ein ganz großer Befürworter. Ich habe gewisse Dinge, die ich sehr stark in meinem Herzen glaube. Eines der Dinge, die ich sehr stark in meinem Herzen glaube, ist die Überzeugung, dass Christen nach ihrem Gewissen handeln müssen. Ja, ich weiß, das Gewissen des einen ist schwach, des anderen ist stark, sagt die Bibel auch schon. Und trotzdem sagt die Bibel auch, der das schwache Gewissen hat, wir sollen dir nicht drängen, gegen sein Gewissen zu handeln. Und natürlich rede ich nicht von Sünde. Sünde ist und bleibt Sünde. Und wenn du kein schlechtes Gewissen hast, wenn du sündigst, dann ist Sündigen falsch. Ich rede nicht von, was klar in der Bibel als Sünde aufgezeigt wird und was nicht Sünde ist. Ich rede davon bei so vielen Dingen, wo es nicht ein Schwarz und Weiß in der Bibel gibt. Die Bibel sagt dir ja nicht, mit wem du Gemeinschaft haben sollst. Das sagt dir die Bibel ja nicht. Die Bibel sagt, dass du Gemeinschaft brauchst, dass du Teil deines Leibes bist, dass du andere Menschen brauchst, dass du Beziehungen brauchst. Das lehrt die Bibel sehr klar. Aber die Bibel sagt nicht, mit wo und wem du Beziehungen im Leib haben musst. Das finde ich nicht in der Bibel. Also bleibt es eine Frage deines Gewissens. Und ich bin ein ganz stark überzeugter Befürworter, dass Christen, wenn es nicht klar um Sünde geht, nach ihrem Gewissen handeln müssen. Und das sollst du auch tun. Und wenn es dir dein Gewissen erlaubt, dass du bleibst in einer Gemeinde, wo permanent der alte Bund gepredigt wird, bleib. Und weißt du, was du machst? Lieb. Einfach liebe diese Menschen. Denk einmal, du hast den neuen Bund erkannt und da gibt es Gemeinde vielleicht, in der du seit Jahren lang bist, die erlaubt das nicht, akzeptiert das nicht, die will das nicht, die findet das ketzerisch. Aber zu lieben wird dir doch nirgendwo verboten. Also gehst du halt hin und liebst du. Ich möchte euch etwas sagen. Ich habe eine ganze Serie aufgenommen für unser Mentoring. Und im Mentoring habe ich eine Serie aufgenommen, ich glaube, es waren 10 Einheiten, wenn ich mich richtig erinnere, über wie die wahre Gemeinde aussieht. Und wir haben einen großen Fehler gemacht. Wir haben verwechselt Gottesdienst mit Gemeinde. Wir haben uns gedacht, oder viele Menschen glauben das, dass dort, wo ich zum Gottesdienst hingehe, dort bin ich auch Teil dieser Gemeinde. Es ist ein Riesenunterschied, ob du einmal oder zweimal in der Woche wohin gehst, einer Predigt zuhörst und auch die gleichen Lieder singst wie alle anderen oder ob du Teil dieses Leibes bist. Denn Gottesdienst zu gehen und Teil der Gemeinde zu sein, das sind zwei sehr verschiedene Dinge. Die Gemeinde ist ein verbindlicher Leib, der verbindlich zueinander steht, miteinander lebt, der sich füreinander hingibt. Das ist die Gemeinde. Gottesdienst zu gehen ist eine Zusammenkunft von Christen. Und wisst ihr? Wo immer Christen zusammenkommen, trifft sich die Gemeinde. Die Gemeinde sind Menschen. Also wenn die Gemeinde Menschen sind, wenn ich Eis essen gehe und im Eis essen sind 5 andere Geschwister meiner Gemeinde, ja, dann hat sich die Gemeinde soeben getroffen. Es war ein Gemeindetreffen, weil die Gemeinde sind Menschen. Und darum, liebe die Menschen und mach nicht die Entscheidung voreilig, das ist mein Rat an dich, voreilig und vorstellen, dass du sofort urteilst und sagst, urteilen sollst du ja sowieso nicht, auch nicht langsam. Aber dass du nicht vorstellen, einfach reagierst und sagst, ach, die glauben diese Dinge nicht, die ich erkannt habe, da bin ich jetzt weg. Gemeinde ist die viel mehr Beziehungen, lieben, schätzen, ehren, miteinander den Weg zu gehen, einander aufzubauen, einander zu ermutigen, einen den anderen höher zu achten als sich selbst, einander zu vergeben. Und da kann es ja wohl absolut ohne weiteres problemlos sein, dass du, der den neuen Bund erkannt hast, ergriffen hast, erlebt hast, immer noch Teil eines Leibes bist, die das gar nicht so erkannt und verstanden haben. Denk immer daran, wie lange hat Gott mit dir Geduld gehabt, bis du die Dinge ergriffen hast, die du heute ergriffen hast. Wie gütig, barmherzig, geduldig und großzügig war er doch mit dir. Sei du das doch auch mit anderen. Und dann machst du Folgendes. Wenn jemand sagt, ich kann da nicht mehr mit, lass die Leute in Frieden gehen. Und wenn du sagst, ich kann da mit, das passt für mich, das ist meine Familie, bleib in Frieden. Zum Frieden hat Gott uns doch berufen. Und wisst ihr, und das ist das Schöne, dass der Herr dabei ist, eine Gemeinde zu bauen, einen Leib aufzubauen, wo es nicht mehr diese Trennung gibt, diese permanente Trennung, neuer Bund, alter Bund, religiös, nicht religiös. Schau, im Grunde genommen, ich habe das so oft gesagt, im Grunde genommen sitzt ein bisschen ein Pharisäer doch in allen uns drinnen. Alle in uns drinnen haben doch so ein inneres Bedürfnis, uns doch ein bisschen besser dastehen zu lassen, als wir in Wirklichkeit sind. Ist es nicht so? Doch ein kleines bisschen wollen wir die Sachen doch verschönern. Das ist doch das Menschliche. Das müssen wir natürlich lernen abzulegen. Das ist nicht gemäß der neuen Schöpfung und gemäß Christus gemäß. Aber es ist doch so menschlich. So menschlich. Und diese sich etwas besser darzustellen, als man in Wirklichkeit ist, das ist das, was die Pharisäer gemacht haben. Darum sage ich gern, schau, in allem von uns, auch die, die ergriffen haben, wir sind eine neue Schöpfung, wir sind neu in Christus, wir sind vollkommen in Christus. Aber in unserer menschlichen Natur, da ist immer noch ein bisschen ein Pharisäer drinnen. Und das hilft uns, die anderen Leute nicht zu verurteilen. Das hilft uns, die Leute erlauben, dort zu sein, wo sie sein wollen, Teil der Gemeinde zu sein, wie sie im Herzen finden, dass sie sein sollen. Und jetzt danke ich euch, dass ihr wieder mal mir zugehört und zugesehen habt. Beim nächsten Mal sehen wir uns.